Tag, Herr Knatzkutter. Na, wie läuft's? Oh, Schorschi, alten Halunke. Oh, ging schon besser. Die Dachse wieder im Garten. Und ich kann's ja nicht wegmachen. Mistviecher. Ach Gott, ja. Mich machen die auch schon ganz kirre. Die rennen mir auf dem Nachhauseweg schon immer vorm Würstchenwagen. Ja, dann verwurste die doch mal. Tja, beim nächsten Mal schmeiß ich sie sogar auf den Grill. Soll ja gar nicht so schlecht schmecken, das Zeug. Dann gibt's lecker Dachsbrötchen. Ich nehm dich beim Wort. Jo, Herr Knatzkutter. Aber ich muss jetzt zur Arbeit. Och, irgendwann leg ich die Viecher um. Gerd macht sich erstmal eine Cola auf. Das hat er sich redlich verdient. Denn gerade hat er die Burleys und die Pommes-Soko inklusive Dumbo bedient. Liebe Imbissfreunde, herzlich willkommen live in der Gerd Gimmel Frittenarena. Vor wenigen Minuten hat der Gastgeber bei besten äußeren Fastfood-Bedingungen das Grillgerät angeschmissen. Die Akteure tasten sich in der Anfangsphase noch ein wenig ab. Lass das, Larry. Du weißt doch, dass ich da kitzlig bin. Doch jetzt kommt Bewegung ins Spiel. Jetzt müsste alles ganz schnell gehen. Einwurf von Dumbo in aussichtsreicher Position. Guckt mal, lecker Tagesmenü heute. Futter. Gonzo nimmt das feine Zuspiel auf. Stimmt, ich könnte auch was Deftiges vertragen. Dann eine schöne Vorlage von Larry. Dann lass uns doch einfach was bestellen. Und schließlich ein präzise geschlagener Steilpass von Fuzzi. 5-mal PCM bitte. Jetzt braucht Gerd Gimmel nur noch abzustauben. Wartet, Jungs. Ich mach mal eben die Theke sauber. Und dann, ja, ja, dann schließt er die mustergültige Kombination treffsicher ab. Schon in der 5. Hörspielminute zappeln die ersten Pommes im Fritteusennetz. Endlich sind alle versorgt und Gerd kann eine Pause einlegen. Soweit sein Plan. Oh, sind das die Toyboys im Radio? Mach mal lauter, Gerd. Mann, Biggie. Wer sind denn die Toyboys? Hallo? Die Toyboys sind vielleicht die beste Boygroup im Universe? Also, ich kenne die. Ja, Larry, weil du immer mit Biggie rumhängst. Nee, im Ernst. Auf die fahren im Moment alle Mädels ab. Ja, nur, dass wir Burleys den anderen Mädels weit voraus sind. Wie kommt's, Biggie? Wir, als die größten Fans, haben natürlich schon vor Monaten rausgekriegt, dass die Jungs am Wochenende ein exklusives Konzert im Moviepark geben. Schön für euch. Und es gab nur ganz wenige Karten. Natürlich haben wir welche bekommen. Und weil wir dazu auch noch unheimlich schlau sind, haben wir uns für die Zeit einen Ferienjob im Moviepark besorgt. So können wir den Toyboys ganz nah sein. Ganz schön gerissen. Also Autogramme, Selfies, einmal durch die Haare wuscheln. Was macht ihr denn da für einen Job im Moviepark? Dachse versorgen. Dachse versorgen? Ja, Otti, Dachse versorgen. Was für Dachse versorgen denn? Oh, ihr seid vielleicht schlecht informiert. Es ist so, wenn der Moviepark abends geschlossen wird, lassen die Dachse aufs Gelände, die sich um runtergefallene Snacks und Ungeziefer kümmern. Die sind nämlich Allesfresser. So wie Dumbo. Die essen das? Ja, und denen schmeckt das sogar. Dachse fressen wirklich alles. Es gibt die sogenannten Honigdachse, die fressen sogar Stachelschweine und Schlangen. Sie überfallen Bienenstöcke, kidnappen kleine Geparden und stehlen Nahrung von Löwen. Fantastisch lässt grüßen. Stachelschweine? Lecker. Tagsüber sollen wir uns auf jeden Fall um die kümmern. Heute ist unser erster Tag. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe auch mal im Moviepark gearbeitet. Wie? Echt? Da habe ich angefangen. Mit meinem fahrbaren Würstchengrill. Ach so, ich dachte schon, du hättest mal in der Stuntshow mitgespielt oder so. Stell dir Gerd mal in der Stuntshow vor. Ja, mein erstes Geld habe ich damit verdient. Ich stand direkt unter der Holzachterbahn. Und manchmal, wenn da oben einem schlecht wurde, kam die ganze Kurve. Ja, schon gut. Das waren Zeiten. Du, und grüßt mal den Schorschi, falls ihr ihn trefft. Der ist mein Nachfolger. Total verrückter Typ. Der rennt zusätzlich mit seinem Grill immer mit einer Trompete durch die Gegend und erzählt... Ja, wir müssen jetzt auch schleunigst los, sonst verpassen wir den Zug nach Feldhausen. Und bis zum Bahnhof sind es ja ein paar Meter. Ja, dann mal tschüss und denkt an die Grüße. Jo. Tschüss, Biggie. Was? Ja, tschüss, Larry. Toy Boys, wir kommen. Immer auf Achse, die Bierlis. Mando. Und wir sind wir nicht auf Achse? Zumindest nicht bescheuert, aber recht hast du, Dumbo. Wir müssen ebenfalls los. Was habt ihr geplant? Wollt ihr euch was dazu verdienen? Nö. Ich hab einen Arzttermin. Und die anderen vier? Seelischer Beistand. So schlimm? Ich hab so dunkle Flecken auf der Haut. Das muss untersucht werden. Muttermale vielleicht? Weiß ich nicht, aber sicher ist sicher. Otti überdramatisiert gerne mal, was seinen Astralkörper angeht. Bei welchem Arzt bist du denn? Gemeinschaftspraxis Herr Dr. Stehntjes und Frau Dr. Sonderling in Holsterhausen. Ecke Freiheitsstraße, Borkener Straße. Ich bin bei Dr. Stehntjes. Ja, dann sag mal Bescheid, wie es gelaufen ist, ne? Wenn ich es danach noch kann. Ja, und ich sag, nee, Heike, sag ich, nee. Das muss ein anderer gewesen sein, weil der, den ich meinte, nee, der hat ja jetzt seine Putzfrau geheiratet, ne? Ja. Weißt du, die hier aus dem Marienviertel, die vorher auch bei Dieter und Helga durchgefeudelt hat, ne? Aber die haben die ja nicht mehr, weil die wohl immer das Rohr vom Staubsauger verstopft hat, ne? Sag bloß. Ja, jedenfalls meinte sie einen anderen. Und der war jetzt neu in diesem Kegelclub oder was? Ja, der kannte sich wohl überhaupt nicht aus, sagt die Heike, ne? Und dann hat er wohl gefragt, ob die Heike ihm nicht mal ein paar schöne Ecken zeigen könnte. In Dorsten, ne? Ja, und was sagt sie? Pudel. Hä? Was? Pudel? Ja, Pudel, sagt Heike. Das ist wohl, wenn du beim Kegeln die Kegel nicht triffst. Ja, und warum hat die das gesagt? Ja, so heißt das. In dem Moment hat wohl einer einen Pudel geworfen. Dann hat sie nicht mehr auf die Frage geantwortet. Ja, ich sag mal so, selbst schuld, ne? Mir erzählt sie ja immer, dass auf 2 Meter kein Kerl an sie rangehen will. Sind doch eh nur Idioten in diesen Vereinen. Ja, die ist ganz komisch drauf. Sag ich ja. Oh nee. Gehst du, Elke? Immer ich. Ich war beim letzten Mal. Boah. Gemeinschaftspraxis Stehntjes und Sonderling Elke Fenzel, guten Tag. Ja, Heike, Mensch, wenn man vom Teufel spricht. Ja, nee, ja nur Gutes, ne? Die Jutta sagte auch gerade, dass der letzte Kartoffelsalat beim Nachbarschaftsfest uns alle wieder mal aus den Gesundheitslatschen gehauen hat, ne? Nee, das mit der Mayo war genau richtig, fand ich jetzt, ne? Ich mache ja jetzt immer diesen Schichtsalat mit den, wie heißen sie noch gleich? Ach, sag mal schnell. Tortillas. Ja, hier, Jutta sagt es gerade. Tortillas. Mit den Tortillas obendrauf. Den würde ich selbst nie essen wegen der Figur, ne? Aber ja, ich guck mal gerade. Du kommst wegen der Cholesterinwerte, ne? Jau. Ja, da hätte ich nächsten Monat noch was bei Frau Dr. Sonderling frei für dich. Am Freitag, den 14. 5.21 Uhr. Ja, gut. Dann machen wir das so. Okay, bis dann. Ja, du auch, ne? Tschüss. Die soll mal ein bisschen weniger Mayo in den Salat kippen. Dann braucht die hier auch nicht alle paar Wochen wegen der Colli-Werte reinmarschieren. Ach, die kommt doch eh nur, weil wir hier die Brigitte im Wartezimmer liegen haben. Da schneidet die immer die Rezepte raus. Da ist wohl jetzt ein Knasti über der eingezogen, sagt sie. Ah, was? Entschuldigen Sie, ich warte hier jetzt schon ein Weilchen im Eingangsbereich. Und jetzt, Sie waren gerade so ins Gespräch vertieft, da wollte ich ja nicht... Karte. Wie bitte? Ihre Versichertenkarte. Natürlich, natürlich. Ich bin Kurt an der Klatsche. Ich habe einen Termin bei Frau Dr. Sonderling. Jetzt um 11. Fein. Zuerst die Karte, dann können wir gucken. Den hatten sie wohl wegen gefährlicher Körperverletzung eingelocht, sagt sie. Dann lieber der aus dem Kegelclub. Ne. Ah, da ist sie ja. Ich hatte die ganze Zeit in meiner schwitzigen Hand. Lecker. Ja, da sehe ich noch gut drauf aus. Mein Foto ist schon ein bisschen älter. Bitte nehmen Sie doch kurz im Wartezimmer Platz. Ja, danke. Hier lang. Dumbo. Die Pommes-Soko ist mit dem 278er nach Holsterhausen gefahren und an der Borkener Straße ausgestiegen. Guten Tag. Tag. Tag. Oh, gleich zu 1, 2, 3, 4, 5. Unser Freund hier, der Otti, hat einen Termin bei Herrn Dr. Stenkies. Karte. Wie bitte? Die Versichertenkarte. Herr an der Klatsche, bitte in mein Behandlungszimmer. Ach gut, guten Tag, Frau Dr. Sonderling. Ich grüße Sie. Haben Sie ans Cash gedacht? Ja, hallo Kurt. Hallo Kurt. Was macht ihr denn hier? Was habt ihr gehört? Wie, was denn gehört? Ja, also bekomme ich jetzt die Karte oder was? Hier. Bist du krank, Kurt? Was für eine unverschämte Frage. Nein, weil du beim Arzt bist, mein Dumbo. Ach so, ja, ich... Nee, ich habe eine ziemlich starke Erkältung. Grippaler Infekt, sagt Frau Dr. Sonderling. Nicht wahr, Frau Dr. Sonderling? Wo ist sie denn schon wieder hin? Was haben Sie denn mit den Kindern zu tun, Herr an der Klatsche? Die haben mir damals geholfen, als meine Katze entführt wurde. Astrid heißt die. Ich gehe da mal ins Behandlungszimmer zu Frau Dr. Sonderling. Jungs. So, nun zu dir, Ottmar. Du willst zu Herrn Dr. Stenthies? Otti, du heißt Ottmar? Steht hier auf der Karte. Natürlich, Ottmar, wie mein Opa. Meinst du, es gibt Eltern, die ihr Kind wirklich Otti nennen? Das wäre ja so wie dumm. Oder Gon. Ach, egal. Ich heiße Ottmar und fertig. Wo drückt denn der Schuh? Wonach soll der Herr Dr. Stenthies gucken? Ich habe hier so dunkle Flecken auf der Haut und auf mich wirken die ziemlich... Ach, das kommt mir bekannt vor. Hat da etwa jemand mit Selbstbräuner experimentiert? Natürlich nicht. Ich möchte nur, dass da ein Fachmann drauf guckt. Wenn du meinst, du kannst mit deinen Freunden noch im Wartezimmer Platz nehmen. Der Dr. Stenthies ist dann gleich für dich da. Im Wartezimmer riecht es nach Wartezimmer. Jeder der Jungs schnappt sich eine Zeitung. Fuzzi nimmt den Spiegel, Gonzo die Men's Health, Larry die Autobild, Otti die Apothekenumschau und Dumbo die Brigitte, wegen der vielen leckeren Rezepte. Bäh, hier, guck mal, die Frau hat 20 Kilo abgenommen in 3 Wochen. Siehst du? Widerlich. Was ist das denn für ein Mist? Hier sind ja alle Rezepte ausgeschnitten. Der Ottmar, bitte! So ein stetiges Behandlungszimmer geht es da lang. Ja. Die Pommes-Soko geht vorbei an Jutta und Elke zum Behandlungszimmer von Herrn Dr. Stenthies. An der Tür hängt ein Schild mit Arzthandschrift. Hübsche Sprechstundenhilfe gesucht. Plötzlich macht jemand auf. Reinkommen! Herkomm! Ich? Komm! Du bist fett. Gut. Herr Dr. Stenthies, nehme ich an. Richtig. Unser Freund Dumbo hier möchte gar nicht von Ihnen behandelt werden. Ja, das Problem haben viele. Nein, ich habe hier den Termin. Ach so. Herkomm. Einatmen. Ausatmen. Rücken gerade. Aua. Stopp. Und jetzt wollen Sie gar nicht wissen, warum ich... Zunge raus. A sagen. Ja, bist kerngesund. Und die dunklen Flecken hier? Ich habe den Arm schon seit Tagen nicht gewaschen, aus Angst, dass die Flecken sich über das Wasser vermehren könnten. Gewöhnliche Sommersprossen. Das sind aber Flecken. Bist halt ein phlegmatischer Typ. Tschüss. Ja, aber... Sind das hier Bonbons? Dumbo. Das ist Gibolein Forte. Gibo was? Schlankheitsmittel. Meine neueste Erfindung. Nimm dir welche mit. Nee, dann stehe ich nachher noch in der Brigitte. Der Nächste! Unterdessen sind die Mädchen im Moviepark angekommen. Sie freuen sich tierisch auf ihren Ferienjob und vor allem auf ihre Lieblingsband, die Toy Boys. Das muss die Dachsfrau sein, mit der wir telefoniert haben. Ja, so behaart wie die ist. Hi, ihr müsst die Burleys sein. Hey, cool, dass ihr euch an die Dachse rantraut. Ich bin Imke. Hallo Imke. Hi. Hallo Imke. Hey und Mädels, egal was euch die Kollegen erzählen, ich bin nicht das Frettchen, ja? Hallo Frettchen. Halt's Maul. Die Pommes-Soko ist zurück zu Gerd gefahren. Während Otti noch sauer auf Herrn Dr. Stentjes ist, wittert Fuzzi schon einen neuen Fall. Habt ihr nicht bemerkt, wie durcheinander Kurt war? Der ist doch immer durcheinander, oder? Schon, aber diesmal besonders. Ja, außerdem ist diese Frau Dr. Sonderling doch auch mega komisch drauf. Was hat die denn noch von Cash gesagt? Cash, Bargeld, das Kurt mitbringen sollte. Sehr verdächtig. Da schleust sie bestimmt schwarz am Finanzamt vorbei. Das ist Steuerhinterziehung. Ja und? Frau Dr. Sonderling ist meine einzige Hoffnung. Wie meinst du das denn? Den Stentjes hat gar nicht interessiert, was mein Problem ist. Der meinte bloß, dass ich kerngesund bin. Aber heute in der Apothekenumschau habe ich gelesen, dass man... Weißt du, wie man Leute wie dich nennt, Otti? Hypochonder. Kaum hat ein Hypochonder von einer Krankheit gehört, glaubt er sie auch zu haben. Man muss eben vorsichtig sein. Und genau deswegen werde ich mir einen Termin bei Frau Dr. Sonderling geben lassen. Zum Glück ist das eine Gemeinschaftspraxis. Gar keine so schlechte Idee. Wie? Jetzt doch nicht? Naja, wenn wir rausfinden wollen, was diese Ärztin ausheckt, was Kurt damit zu tun hat, müssen wir wohl einen Termin bei ihr machen. Ist mir egal, ob ihr mitkommt. Ich lasse mich so schnell wie möglich untersuchen. Also Fuzzi, diesen Künstler kenne ich ja noch aus der ersten Folge. Der ist einfach von Natur aus bescheuert. Mit seinen vollgeschleimten Leinwänden. Du, die hat bestimmt ein Bild bei ihm gekauft und bar bezahlt. Da gibt's kein Geheimnis. Frettchen Imke hat die Burleys zur Dachsstation geführt. Hier pennen die Tiere sich tagsüber aus. Imke und die Mädels kümmern sich um frisches Wasser, gemütliche Schlafplätze und misten aus. Imke ist angetan vom Elan der Mädels. Ihr seid ja echt geil drauf. Hätte ich nie gedacht, dass ihr Modepüppchen so hart anpacken könnt. Aber eigentlich wären wir jetzt auch durch. Ihr könnt ja noch ein bisschen durch den Park laufen, wenn ihr wollt. Hallo, Frettchen. Schnauze! Das lassen sich die Burleys natürlich nicht zweimal anbieten. Sie verabschieden sich von Imke und besuchen ihre Lieblingsattraktionen. So langsam könnte ich echt mal was essen. Ja, da hinten kommt ein mobiler Würstchenstand. Hol dir doch da was. Ist das nicht dieser Verkäufer mit der Trompete, von dem Gerd erzählt hat? Stimmt, den sollen wir grüßen. Ey, Schorschi! So hieß der doch, oder? Ey, komm mal her, Schorschi! Hast du Schorschis Wurst probiert, ist gute Laune garantiert! Ein Würstchen, die Damen? Ja, ich. Eine Wurst im Brötchen, bitte. Mit Ketchup. Haben Sie auch Tofu-Wurst? Was willst du? Ich bin ein ehrlicher Würstchenverkäufer. Willst du mich beleidigen? Nein, nein, ich nehme das gleiche. Ich auch mit Ketchup. Mit Senf. Ja, okay. Wir sollen dich übrigens schön von Gerd grüßen. Gerd Gimmel, der hatte den Job hier vorgehört. Ach, der Gerd. Gerd das Würstchen Gimmel. Stimmt, der hat mich angelernt, bevor er gegangen ist, um seine Bude aufzumachen. Der musste doch früher noch unter der Holzachterbahn stehen. Und immer wenn da oben einem schlecht wurde, hat er die ganze... Ja, das hat er uns schon alles erzählt. Dann gebt ihm doch mal ein Küsschen von mir. Ist ein toften Kerl. Warum hast du eigentlich immer die Trompete dabei? Ist das nicht schwierig, wenn du noch den Grillwagen schieben musst? Nee, ist ein knallhartes Geschäft hier. Da muss man halt auf sich aufmerksam machen und den Leuten immer im Gedächtnis bleiben. Da braucht man eine Marketingstrategie. Ihr müsst drei Sachen im Leben lernen. Erstens Pferd, zweitens Elefant und zum dritten Dachs. Zuerst machen wir mal den Elefant. Und dann machen wir das Pferd. Und dann den Dachs. Während Schorschi, der Würstchenverkäufer, den Burleys seine Geschäftsstrategie erläutert, betreten die Jungs zum zweiten Mal an diesem Tag die Gemeinschaftspraxis Stentjes und Sonderling. Ach Gott, was wollt ihr denn schon wieder? Habt ihr was vergessen? Ich würde gerne zu Frau Dr. Sonderling. Du warst doch schon bei Dr. Stentjes. Richtig, aber ich will eine zweite fachliche Meinung einholen. Von Frau Dr. Sonderling. Gemeinschaftspraxis Stentjes und Sonderling, Jutta Krüßkämper, guten Tag. Ja, was willst du? Du sollst mich doch auf der Arbeit nicht anrufen. Ja. Ja. Nee. Hermann. Mann, jetzt reicht es. Ich hab dir es heute Morgen schon gesagt. Das Essen steht im Ofen. Brauchst du nur anmachen. Umluft, 200 Grad, mittlere Schiene. Ach, hör mir doch auf. Weißt du eigentlich, wie viel Mayo die da reinhaut? Und wenn ich einmal was Gesundes koche, ne, dann schmeckt es gleich nicht. Du hast doch noch nicht mal probiert. Idiot. Stress mit ihrem Mann? Nee, mit meinem Sohn. Zurück zu Ottmars, Wehwehchen. Du willst jetzt nochmal zu Frau Dr. Sonderling wegen deiner Mückenstiche. Aber du hast keinen Termin, ne? Nein. Ja, das kann natürlich dauern, bis die Frau Dr. Sonderling für dich zeigt. Elke, lassen Sie nur. Der junge Mann kann gleich zu mir durchkommen. Mein nächster Patient musste noch schnell zur Bank. Er ist kurzfristig abgesprungen, meine ich. Mir scheint, als wäre das hier ein akuter Fall. Allerdings. Mein Gott, was schleichen Sie sich jetzt eigentlich immer so an, Frau Dr. Sonderling? Ich schleiche nicht. Hier entlang. Die Pommes-Soko trottet der Ärztin hinterher. Sie führt die Jungs in ihr abgedunkeltes Behandlungszimmer. Dort angekommen, sucht sich jeder einen Platz. Fuzzi setzt sich direkt neben Otti an den Schreibtisch. Also, Ottmar, weswegen kommst du zu mir? Wo drückt der Schuh? Ich habe hier diese Punkte auf der Haut. Bei deinen Punkten handelt es sich um gewöhnliche Pigmentstörungen. Nichts Akutes. Entspann dich. Bleib aus der Sonne. Aber dein Freund hier... Ich? Ja, du. Du musst dringend auf Diät gesetzt werden. Nö. Warum war eigentlich der Kurt heute bei Ihnen? Das unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Überleg dir das mit der Diät. Und jetzt geht bitte. Da draußen warten noch andere Patienten. Aber... Der Nächste! Also... Was hat die denn? Keine Ahnung. Ja, zumindest hat der Besuch bei ihr nichts Neues gebracht. Otti stellt sich an und Dumbo ist zu dick. Das wussten wir schon vorher. Der Besuch hat durchaus etwas Neues gebracht. Ihr müsst lernen, richtig hinzusehen. Ach so? Ja, dann erklär doch mal, Herr Dr. Neunmal Klug. Ich habe mich mit Absicht direkt am Schreibtisch platziert. So hatte ich einen guten Blick auf Dr. Sonderlings Terminkalender. Nein. Doch. Und? Sag schon, was stand dort Geheimnisvolles? Dort stand unter anderem Kurts Termin heute. Unter dem Titel Mantische Sitzung mit Kurt an der Klatsche. Und dort standen eine ganze Reihe von diesen Sitzungen. Immer mit anderen Namen. Aber was heißt denn mantische Sitzung? Mantik ist ein anderes Wort für Wahrsagerei. Eine wahrsagerische Sitzung. Die Burleys haben sich von Shorshi verabschiedet. Hinter den Kulissen des Parks wollen sie sich für heute vom Dienst abmelden. Doch dann macht Biggie eine Entdeckung. Auf den Mitarbeiterparkplatz fährt gerade ein großer schwarzer Bus mit der Aufschrift Toy Boys. Ein Mann mit Gelfrisur und hellblauem Anzug steigt aus. Er telefoniert. Nochmal 2000 Autogrammkarten. Ja, natürlich nur so wenige. Heutzutage wollen die doch alle bloß ein Foto. Ja, dieses verdammte Was ist das denn? Git! Ich bin da in irgendwas reingetreten. Das ist Kacke! Nee, Robert, nee, das ist wirklich Kacke! Exkremente! Ein Riesenhaufen! Nein, sowas, das bringt doch kein Hund zustande! Ja, wir sind jetzt hier in diesem Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen. Ist gar nicht so assi, wie die im Fernsehen immer sagen. Wo ist denn hier die Toilette? Ich muss erstmal meine Slipper putzen. Nein, Robert, Slipper! Ich hab Slipper gesagt. Betsy, gib mir mal was von deiner Zuckerwatte. Hier. Leute, Leute, bleibt mal stehen. Was ist denn jetzt los? Alles okay? Guck mal da. Der Toy-Boys-Bus. Sind die heute schon da? Ja klar, immerhin haben sie morgen ihren Auftritt. Da ist gerade einer ausgestiegen. Der gehört aber nicht zu den Toy-Boys. Dann sind die wohl noch da drin. Sollen wir mal gucken gehen? Also ich trau mich nicht. Ich mich schon. Die klopft an die Scheibe. Los, wir gehen hinterher. Hallo? Da macht einer die Bustür auf. Oh, na, Mädels. Hallo. Du bist Fatso von den Toy Boys. Gut erkannt. Wer ist denn da, Fatso? Groupies, blutjung. Läuft bei uns. Wartet, ich komm auch. Ihr tut ja so, als wäre das was Neues für uns. Peinlich. Ja, stell dich nicht so an. Und ihr seid Tutsi, Harry, Schotti, Fatso und Poncho. Wie gefällt euch unser neuer Tourbus? Richtig gut. Dürfen wir reinkommen? Natürlich nicht. Wie seid ihr überhaupt aufs Gelände gekommen bei der ganzen Security? Wir arbeiten hier. Ihr bekommt jetzt alle ein Selfie und ein Autogramm und dann geht ihr nach Hause. Wir haben morgen ein Explosivkonzert, wisst ihr? Aber... Sorry Mädels, ich denke, da hat Tutsi ausnahmsweise recht. Unser Manager findet sicherlich nicht so geil, wenn wir kleine Mädchen mit in unseren Tourbus nehmen. Unser Image und so. Wir sind nicht klein. Egal. Sag mal, Fatso, warum hast du überhaupt die Tür aufgemacht? Wollte eine rauchen. Was? Ihr raucht? Ja, erstmal richtig schön ein Durchziehen. Ist der eklig? Ja, sorry Mädels. Ist eben alles nicht so, wie die Bravo euch das erzählt. Echt? Ja, heult jetzt bitte nicht rum oder so. Poncho zum Beispiel, der kann auch gar keine Gitarre spielen. Harry hat keine Naturlocken und Schotti steht auf Jungs. Lasst euch nichts erzählen, Mädels. Tutsi ist bloß neidisch auf meine Locken. Was ist denn hier los? Joe! Aber Mädels, hä? Was erschreckt ihr euch denn so? Hä? Ich bin's doch nur, euer alter Joe. Joe? Joe? Unser Alter? Unser Manager. Joe Winter, Manager und Produzent der international erfolgreichen Boygroup Toy Boys. Steht zu euren Diensten. Hier meine Karte. Immer dich, Mädchen, will ich mal im Auge behalten. Du wirst Supermodel. Ich bring dich ganz groß raus. Ich? Wirklich? Und hey, wie geht's, mein kleinen Stars? Wollt ihr nicht im Bus bleiben? Eine rauchen. Jungs, ihr raucht doch nicht. Ich hatte euch doch gesagt, dass ihr keine von diesen verrückten Teenagerinnen an euch ranlassen sollt. Und ihr raucht verdammt nochmal nicht. So, und jetzt wieder in den Bus, Jungs. Ne, spielt ihr noch ein bisschen Gitarre, sortiert eure Haarsprayflaschen und tut all die anderen Dinge, die man halt so tut als Boygroup-Mitglied. Ne? Sport habt ihr selbstverständlich auch schon gemacht. Brav. Ja, wenn das so ist, ich glaube, wir müssen jetzt auch gehen. Stimmt, ist schon spät. Wir müssen nach Hause. Och, wie schade. Tschüss. Tschüss. Bloß weg von den Doofmännern. Stinkt ganz schön. Wie? Jetzt doch keine Autogramme mehr? Was war denn mit dem Selfie? Seid ihr völlig bescheuert? Morgen auf dem Konzert, da könnt ihr sie alle haben. Wie sind die Plagen überhaupt hierher gekommen? Wozu bezahle ich Security? Haare kämmen, Zähne putzen und ab ins Bett. Morgen ist euer großer Tag. Aber es ist doch erst 6. Und für die Safthainis besorgen wir uns einen Ferienjob. Mann, Mann, Mann. Lass uns noch irgendwo was essen. Am besten bei Gerd. Der nächste Tag. Die Burleys sind früh aufgestanden, um ihren Pflichten im Bottropper Freizeitpark nachzukommen. Sie bürsten Felle, füllen Wassernäpfe und denken über das schockierende Erlebnis mit den Toyboys nach. Mädels, glaubt mir, ich weiß, wie viel Überwindung das hier kostet. So dreckige, verlauste Felle, Dachssauber in den Näpfen. Hammer, dass ihr das hier mitmacht und nicht ständig an eure Fingernägel denkt. Tja, machst du den Job eigentlich gerne hier? Mittlerweile. Aber am Anfang war es echt hart. Ich studiere eigentlich Jura, ich will später in Tierrecht machen. Das ist voll im Kommen. Und um mich zu finanzieren, mache ich den Job hier. Inzwischen könnte man sagen, ich spreche Dachsisch. Ziemlich enge Bindung zu den Rackern. Außerdem ist das schon der Hammer. Ich habe noch nie zahme Dachse gesehen. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, habe ich vorher noch nie einen Dachs gesehen. Doch, wart mal. Im Frankenhof. Sag mal, Imke. Ja, Biggie? Wann kommen die Dachse morgens eigentlich wieder von ihrer Jagd? Ist denn noch niemand da in der Ruhestation? Ich lasse die morgens immer noch ein bisschen pennen, deswegen habe ich noch nicht nachgeguckt. Nö, da ist keiner. Was? Normalerweise sollten die schon längst wieder da sein. Ist aber nicht so. Oh, das ist nicht gut. Das ist schlimm, oder? Ja, da stimmt irgendwie was nicht. Dem muss was passiert sein. Allen Dachsen in derselben Nacht? Wir suchen die jetzt. Am besten wir teilen uns auf. Die Jungs haben sich derweil bei Gerd getroffen, der gerade seine Bude aufmacht. Dumbo kauft sich direkt eine Pommes-Schranke als zweites Frühstück. Hör mal, Jungs, die Bierlis waren gestern Abend noch hier. Haben natürlich nichts gegessen, weil die schon eine Wurst beim Schorschi hatten. Der alte Halunke. Und? Wie ist der Ferienjob? Ich höre gar nichts mehr von Biggie. Wahrscheinlich hat sie sich einen der Toyboys geschnappt und braucht dich nicht mehr. Die haben da doch heute ihren Auftritt. Ach. Meinst du, das macht die? Glaube ich nicht. Wieso? Die haben sich total über die Toyboys aufgeregt. Müssen ziemliche Unsympathen sein, die Knaben. Total eklig waren die zu euren Bierlis. Ach, wahrscheinlich haben die Mädels einfach nur genervt. Kennt man ja. Kann sein. Jedenfalls haben die immer noch ihren Dachsjob am Hals. Ich werde Biggie mal eine Trost-SMS schicken. Bring ihr Essen vorbei. Naja, wie sieht's denn aus mit eurer seltsamen Ärztin? Harmlos, oder? Ganz und gar nicht, Gerd. Sie verdingt sich in ihren Sprechstunden als Wahrsagerin. Was? Nee. Doch, es stimmt. Fuzzi hatte mal wieder den richtigen Riecher. Und höchstwahrscheinlich macht sie damit eine Menge Kohle nebenher. Unerlaubterweise. Und rechnet über die Versichertenkarte die Sitzung mit der Krankenkasse ab. Das ist doppelter Betrug. Schweinerei. Das glaube ich ja jetzt nicht. Wie habt ihr das denn rausgefunden? Ich habe in ihren Terminkalender geguckt. Dort stand auch ein Termin mit Kurt. Und die Sprechstundenhilfe wollte Kurts Karte haben. Ha, war doch klar, dass der Verrückte darauf anspringt. Und was ist jetzt euer Plan? Genau, Fuzzi. Was ist denn jetzt unser Plan? Wir werden dafür sorgen, dass Kurt auch auf uns anspringt. Wieso? Wir brauchen Beweise. Kurt kann uns sicherlich bestätigen, dass Frau Dr. Sonderling Geld für ihre Abzocke haben will. Und damit können wir dann zu Grieche van Spack gehen. Das sagt er uns doch eh nicht. Das ist sicherlich Teil der Abmachung. Ein Versuch ist es wert. Eben. Und falls es nicht klappt, ist Kurt ja nicht der Einzige, der von ihr über den Schreibtisch gezogen wird. Die Burleys und Imke sind zur Dachssuche im Park aufgebrochen. Während Imke mit Betsy und Betty im Nickland Ausschau hält, sind Biggie, Beverly und Britney ans andere Ende des Parks gelaufen. Nee, wirklich eklig, diese Toyboys, dass ich die gut finden konnte. Und Pickel haben die auch. Gar nicht so wie auf dem Poster in der Popcorn. Und dieser Manager. Tja, und die Dachse haben wir jetzt immer noch an der Backe. Oh, Larry hat mir ein SMS geschickt. Der hat bestimmt Angst, dass du dir einen von den Toyboys geangelt hast. Niemals. Aber lass ihn ruhig zappeln, das tut eurer Beziehung bestimmt gut. Na, du musst es ja wissen. Was soll das denn heißen? Ich hatte auch schon mal einen Freund. Ja, Flori aus der 3B, das ist 6 Jahre her. Weißt du was, Beverly? Manchmal möchte ich dir echt Guck mal da! Wo? Na da! Ach du Scheiße, die Dachse! Was ist mit dem passiert? Den drei Mädels bietet sich ein schreckliches Bild. Im Gebüsch hinter einer Bank liegen leblos die vermissten Dachse. Aufwachen, Dachse. Hallo. Stupst sie mal an. Sind die tot? Nee, ich fass die doch nicht an. Ich ruf sofort Betsy an. Sie soll mit Imke und Betty hierher kommen. Beeil dich. Jede Sekunde zählt. Die schlafen nur. Hoffentlich. Betsy, komm mal schnell zur Bank vor der Holzachterbahn. Wir haben die Dachse gefunden. Es sieht nicht gut aus. Beeilt euch. Ey, Mädels! Shorty, was machst du denn hier? Na, was wohl? Würstchen verkaufen, was denn sonst? Mann, jetzt leg doch mal die Trompete weg. Guck mal da im Gebüsch. Ach, du heiliges Würstchen. Ist der Dachs gefallen? Wissen wir nicht. Du wohl auch nicht. Nö. Habt ihr schon das Frettchen, Imke schon informiert? Ritney macht das gerade. Da liegt irgendwas neben denen im Gebüsch. Sieht aus wie eine Tablettenschachtel. Das ist eine Tablettenschachtel. Hier liegt alles voller Pillen. Imke und die Mädels sind unterwegs. Guck mal, diese Tablettenschachtel lag bei den Dachsen. Was steht denn da drauf? Gibulein Forte. Die Pommes-Soko ist in Herwest angekommen. Fuzzi drückt auf den Kurt seinen Klingelknopf. So. Oh, Fuzzi, das hat doch eh keinen Swag hier. Psch. Sei mal kurz still. Hört ihr das? Das ist doch dieses Toyboys-Lied, das die Mädels bei Gerd hören wollten. Es kommt aus Kurts Wohnung. Gut. Kommt, wir werfen Stein ans Fenster. Ja? Oh. Hört mal auf, mit den Steinen zu werfen. Was wollt ihr? Dürfen wir erstmal reinkommen, vielleicht? Meinetwegen. Aber zieh die Schuhe aus. Ich habe heute das ganze Treppenhaus geputzt. Die Jungs betreten Kurts altes Bergarbeiterhaus. Im Flur hängen die neuesten Werke des Sekretkünstlers. Seine Leinwände bemalt er mit Nasenschleim in unterschiedlichster Konsistenz und Farbenpracht. Na, wie gefallen euch meine neuesten Werke? Ja, ganz toll. Können wir bitte schnell weitergehen? Ja, folgt mir in die Küche. Pass auf, dass ihr nicht über Astrid stolpert. Die saust hier immer durch die Wohnung. Ich habe leider nichts eingekauft. Kann euch nichts anbieten. Kein Ding. Sag mal, hörst du die Toyboys? Was hast du gegen die Toyboys? Nein? Wohl, das waren die. Und selbst wenn es so wäre, Dumbo, was wäre schlimm daran? Naja, die Toyboys sind ja eher was für Mädchen. Und verhalte ich mich wie ein Mädchen? Nein. Die Toyboys sind ja auch Schleimer. Eben. Weswegen seid ihr überhaupt hier? Es geht um deine Ärztin. Verdammt. Meine was? Deine Ärztin, Frau Dr. Sonderling. Wir haben Grund zu der Annahme, dass sie eine Betrügerin ist und illegale Geschäfte macht. Während der Sprechstunden. Wie kommt ihr denn da drauf? Frau Dr. Sonderling ist eine ganz, ganz tolle Ärztin. Sie hat mir geholfen, weil... Das habe ich euch schon gesagt. Ich bin total erkältet. Und sie hat mir ein Medikament verschrieben. Komisch. Als wir reinkamen, klangst du aber noch ziemlich gesund. Und eine Erkältung ist doch wie ein Sechser im Lotto für einen Sekretkünstler. Genau. Kurz, ich denke, wir können uns das schwere Theater hier schenken. Wir wissen, dass Frau Dr. Sonderling dir die Zukunft voraussagt. Und dafür zusätzlich Geld von dir kassiert. Cash. Pah, wo sind die Beweise? Wir haben noch keine. Lächerlich! Wie kannst du denn bloß auf so einen Quatsch reinfallen, Kurt? Ich schweige. Weil Frau Dr. Sonderling es dir befohlen hat? Hat sie gesagt, dass sonst schlimme Sachen passieren? Kurt? Ich schweige. Ja, okay. Aber ich möchte dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. So, so? Versuch mal. Wenn du uns hilfst zu beweisen, dass Frau Dr. Sonderling eine Betrügerin ist, stellen wir dir die Toyboys vor. Wir haben gute Connections, musst du wissen. Die Toyboys! Jetzt echt! Kennt ihr die persönlich? Ich erzähl euch alles. Derweil im Moviepark. Sie wurden vergiftet! Sind sie? Nein, nur bewusstlos. Hallo, Frettchen. Ah, Schnauze! Ich will wissen, wer ihnen das angetan hat. Das Schwein lege ich um. Also, wir könnten das für dich übernehmen, als deine Helfer. Was? Das Schwein umlegen? Nein. Britney will sagen, wir sind Detektive. Wir haben das schon häufiger gemacht. Detektive. Ja, die Burleys, weißt du doch. Wir haben sogar die goldene Ehrennadel. Wir wollen uns nicht vor der Arbeit mit den Dachsen drücken oder so. Aber die sind ja sowieso groggy. Und wir haben auch schon erste Hinweise. Was? Bei den Dachsen lag diese Tablettenschachtel. Und im Gebüsch war alles voller Pillen. Echt? Habe ich gar nicht gesehen in der Aufregung. Ich habe nur diesen Shorshi gesehen, Stranger-Typ. Vielleicht hat er was damit zu tun und will die Dachse verwursten. Zeig mal die Schachtel. Hier. Gibulein Forte. Nie gehört. Aber der Name deutet auf ein Medikament hin. Und damit wurden die vergiftet. Bestimmt Kreislaufkollaps oder so. Was für ein Mensch tut sowas? Das wollen wir herausfinden. Wer glaubst du könnte ein Interesse daran haben, die Dachse zu killen? Keiner? Sind doch Spitzentiere. Sicher? Ja. Obwohl, da fällt mir ein Anwohner. Der wohnt hinter der Achterbahn im Nickland. Der beschwert sich andauernd telefonisch über die Dachse. Die würden seinen Garten verwüsten und überall Haufen hinsetzen. Aber sorry, meine Dachse scheißen doch nicht wild in der Gegend herum. Okay. Sorry. Alles ziemlich heftig für mich. Das verstehen wir. Also wenn du nichts dagegen hast, gehen wir jetzt dieser Spur mit dem schlecht gelaunten Anwohner nach. Wir würden doch sowieso nur stören. Ja, genau. Nervt mich am besten nicht. Während ich hier Tierärztin spiele, findet ihr diesen kranken Tierquäler. Das ist meins. Fuzzi ruft an. Wer ist bitte Fuzzi? Nur ein unwichtiger Nebencharakter. Mach mal auf laut, Beverly. Ja, aber vorher raus hier. Die Dachse brauchen Ruhe und Entspannung. Also, macht euch vom Acker. Jo, Fuzzi, was gibt's denn, dass du dich bei uns meldest? Ausnahmsweise brauchen wir eure Hilfe. Telefonierst du jetzt mit einem der Toyboys? Aha, wer ist denn das bei euch im Hintergrund? Das tut sie. Ein riesiger Fan der Toyboys. Heute ist doch der große Auftritt. Meint ihr, ihr könnt uns ein Meet and Greet im Moviepark besorgen? Das würde die Lösung unseres Falles bedeuten. Frag ihn, was wir dafür bekommen. Was bekommen wir dafür? Wir helfen euch bei eurem neuen Fall. Woher weißt du... Frage raten. Also, können wir vorbeikommen? Was meint ihr? Wir können Unterstützung gut gebrauchen. Ist ja auch irgendwie süß, dass sie uns um Hilfe bitten. Ja, Schluss mit dem Rumgezicker. Ist gebongt. Wir treffen uns heute Abend um 7:45 am Mitarbeitereingang. Perfekt. Dann könnt ihr uns ja auch von eurem neuen Fall erzählen. Bis dann. So. Wollen wir heute Abend eigentlich auch noch zum Konzert, obwohl die Toyboys so doof sind? Naja, Musik machen können sie ja. Eh nur Playback. Leute, wir haben einen neuen Fall. Ja, dann auf zu dem dachsekillenden Moviepark-Nachbar. Die Jungs der Pommes-Soko haben Kurt nun auf ihre Seite gebracht. Der Sekretkünstler steht ihnen in Vorfreude auf das Treffen mit der Boygroup Rede und Antwort. Eines Tages wachte ich auf und meine Nasenschleimhaut war total ausgetrocknet. Ihr versteht, dass ich sofort um meine Existenz gefürchtet habe. Wie sollte ich ohne Nasenschleim weitere Kunstwerke auf die Leinwand bringen? Natürlich, bist du sofort zum Arzt. Richtig. Frau Dr. Sonderling, meine Hausärztin. Ich kannte sie vorher kaum, bin nie zum Arzt gegangen. Ich fühle mich nicht sehr wohl in diesen antiseptischen Behandlungsräumen, wisst ihr? Und dann saßt du bei Frau Dr. Sonderling im Behandlungszimmer. Was ist dann passiert? Ich habe ihr das Gleiche erzählt wie euch gerade. Dass ich mich nicht wohl fühle beim Arzt. Dass es in diesen Räumen keine Inspiration für mich gibt. Nichts, aus dem ich künstlerisch hätte schöpfen können. Und was hat sie gesagt? Dass es in ihrem Behandlungszimmer sehr wohl einen Geist gibt. Was, ein Gespenst? Nein, nein, nein. Einen gewissen Geist. Einen Spirit. Eine Stimmung. Etwas sehr Eigenes. Und dann habe ich es gefühlt. Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter, als hätte jemand von mir Besitz ergriffen. Und plötzlich lief auch meine Nase wieder. Wir haben uns gegenseitig beschrieben, was es mit uns macht, was wir spüren. Also kurz, ihr wart scharf aufeinander. Larry, ich bitte dich, meine große Liebe ist die Kunst. Verstehen wir. Aber wie ist es dann zur Wahrsagerei gekommen? Plötzlich hat sie ihre Kristallkugel auf den Tisch gestellt und mir erklärt, dass sie mit der Energie, die ihr Behandlungszimmer ausstrahlt, in die Zukunft blicken kann. Wer es glaubt, da war es natürlich erst recht um dich geschehen. Nun ja, ich muss zugeben, dass mich diese Frau unheimlich beeindruckt hat. Und den ganzen Zirkus mit der Kristallkugel und der Raumenergie hast du ihr auch abgekauft? Abgekauft im wahrsten Sinne des Wortes. Wie viel hast du ihr pro Sitzung zahlen müssen? 150 €. Hä? 150 €, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Vorbei an der Steuer. Und nebenbei kassiert sie noch über die Versichertenkarte ab. Pfui. Und das war es dir wert? Natürlich. Wahrscheinlich muss man dabei gewesen sein, um es zu verstehen. Wahrscheinlich. Deswegen werden wir es ausprobieren. Mach einen Termin für heute aus. Noch vor dem Teubers-Konzert. Ihr wollt also auch eine Sitzung. Also, habe ich euch wohl überzeugt. Ivo, an der Sitzung nehmen ja nicht nur wir teil. Ich muss nur noch ein paar Anrufe tätigen. Aber nein, ich will das nicht. Ich will nicht, dass Frau Dr. Sonderling wegen mir ins Gefängnis muss. Denk an die Toyboys. Okay, ich bin dabei. Die Burleys stehen in Tönsholt vor dem Haus des berüchtigten Parkanwohners, direkt hinter dem großen Zaun an der Ghost Chaser Achterbahn. Ey, da oben ist einer, am offenen Fenster. Ein alter Mann, das muss er sein. Sag mal, hat der da ein Gewehr im Arm? Ja, der schießt gleich auf uns. Ich schieß gleich auf euch. Seht ihr? Howdy, Partner. Noch einen Schritt weiter und ihr seid erledigt. So wie die Dachse? Hä? Haben Sie die Dachse erledigt? Och Leute, hört doch auf mit dem Quatsch. Der hört wahrscheinlich gar nichts mehr. Ich werde ihm jetzt mit Zeichensprache signalisieren, dass wir reinkommen wollen. Wir würden gerne reinkommen. Es geht um die Dachse. Toll, Biggie. Dachse? Moment. Jetzt ist er weg vom Fenster. Na, hoffentlich nicht. Nach einiger Zeit öffnet sich unten die Tür. Der große alte Mann lugt aus dem Flur hervor. Auf dem Klingelschild steht Knarzköter. Was wollt ihr? Guten Tag, mein Herr. Was? Guten Tag, mein Herr. Ach so, ich dachte, es ist schon wieder mein Herz. Dürfen wir reinkommen, Herr? Was steht da? Knarzköter. Harry Knarzköter. Wenn's sein muss. Aber versucht keine Tricks bei mir. Ich habe ein Luftgewehr. Mit dem Sie auf Spaziergänger schießen? Nein, nur auf manche. Und auf diese verdammten Dachsviecher. Genau deswegen sind wir hier. Hm? Sprich doch mal lauter, Mädel. Die Dachse wurden vergiftet. Oh, gut. Nehmen Sie Medikamente? Hä? Kommt mal mit ins Wohnzimmer. Setzt euch aufs Sofa. Der Sessel ist aber meiner. Also, nehmen Sie Medikamente. Was hat das denn mit den Dachsen zu tun? Ich dachte, wegen denen seid ihr hier. Die Dachse wurden vergiftet. Mit einem Medikament. Gibula in Forte. Ach, so läuft der Hase. Ich soll diese kleinen Teufel mit meinen Beta-Blockern eingeschläfert haben, oder was? Hm, gute Idee eigentlich. Aber nein, an den Sabbermäulern würde ich mir doch die Hände nicht schmutzig machen. Können Sie das beweisen? Ich will euch mal was sagen. Ich wohne hier schon 40 Jahre. Als ich das Haus gebaut habe, da gab's noch keinen Moviepark. Da war hier alles Acker und Wiese, frische Landluft. Und keine fliegenden Holländer auf ratternden Achterbahnen. Und auch keine kackenden Dachse auf meinem Grundstück, die meinen Puls auf 180 bringen. Aber war eine schöne Zeit. Ich hier mit meiner Frau, 3 Kinder großgezogen, ne? Und vor 5 Jahren lässt mich die Gitte hier einfach alleine zurück. Oh, ist Ihre Frau gestorben? Ach, wat? Verlassen hat sie mich, weil ich so verschroben geworden wäre mit meinem Luftgewehr und meinem Daxas. Pah! Und dann mein Herz, ne? Seitdem wohne ich hier alleine. Und was soll ich sagen? Die Dachse sind immer noch da, aber jetzt sterben sie ja endlich weg. Scheint, als würde es langsam wieder bergauf gehen. Hm. Und meine Tabletten brauche ich selber. Ich nehme die hier. Cardicillin. Herzmedikament. Das ist das Falsche. Na, hoffentlich nicht. Nein, das ist nicht das Medikament, mit dem die Dachse vergiftet wurden. Also Beweis genug? Ihr könnt gern meinen Arzt fragen, Dr. Stehntjes. Ist der Beste. Macht noch Hausbesuche. Mein schwaches Herz will ich nicht den Gefahren des Straßenverkehrs aussetzen. Na gut, mal angenommen, wir glauben Ihnen. Haben Sie denn vielleicht eine Idee, wer dahinter stecken könnte, wenn nicht Sie? Die Dachsfrau selber. War doch klar, dass sie die Grimberti irgendwann zu Tode pflegt. Die hat einfach einen Dachsschaden. Das halte ich für unwahrscheinlich. Die Dachse leben übrigens noch. Schade. Und jetzt raus hier. Ich darf mich nicht aufregen, brauche meine Ruhe, mein Herz. Also... Haut ab! Also verschroben trifft schon ganz gut. Raus! Tür bitte richtig zuziehen, sonst zieht's. Puh. Stehntjes. Ja, guten Tag, Dr. Stehntjes. Knatzköter hier. Tag. Wie geht's den Dachsen? Die wurden vergiftet. Aber weswegen ich eigentlich anrufe, ich brauche eine schnelle Telefonkontrolle. Ich wurde gerade ziemlich aufgehört. Hör aufs Herz. Ja, ja, gut. Bisschen erhöhter Puls. Einmal A sagen. A. Klingt in Ordnung. Sollte gleich wieder gehen. Wiedersehen. Ach ja, wo ist denn meine Flinte? Ach, hier. In der Mittagspause fahren die Burleys zu Gerd. Dort lassen sie die Ereignisse Revue passieren. Also, wenn ich richtig verstanden habe, seid ihr wieder bei Null. Opa Knarzköter ist unverdächtig. Ah, wer bleibt denn dann noch? Dieser Shoshi, der war am Tatort. Nee, komm, das vergesst mal ganz schnell wieder. Auf den Shoshi lasse ich nichts kommen. Der ist ein feiner Kerl. Ich glaube auch nicht, dass er das war. Wahrscheinlich war er nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ist außerdem sein Job, im Park rumzulaufen. Vielleicht waren es ja die Toy Boys. Das glaubst du ja wohl selber nicht, Betsy. Und die brauchen wir auch noch, wenn wir den Jungs helfen wollen. Ja, super. Und jetzt? Erstmal was essen. Oh ja, kommen Jungs. Hä? Betsy will uns wohl mitteilen, dass die Jungs kommen. Oh. Und die haben den Verrückten im Schlepptau. Kurt. Mahlzeit, das Übliche, Gerd. Alles klar. Tag, die Herren. Wir haben gleich einen Arzttermin und brauchen noch eine Stärkung. Hallo, Herr Gimmel. Das ist ja ewig her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Jo. 3 Jahre. In der ersten Folge. Das waren noch Zeiten. Und jetzt haben mich die Jungs wieder hierher geführt. Wir haben noch was vor. Bist du etwa der Toy Boys-Fan, Kurt? Was dabei? Habt ihr sie schon getroffen, Biggie? Nein, Kurt, ist es nichts dabei. Wir lieben die Toy Boys. Aber... Worum geht's denn eigentlich in eurem neuen Fall? Also, alles hat mit unserem Ferienjob angefangen. Und Betty erzählt den Jungs die ganze Geschichte. Von Imke, dem vergifteten Dachsen und von Opa Knarzköter. Aber der Knarzköter kann es nicht gewesen sein. Der nimmt ein anderes Medikament. Der ist herzkrank. Das klingt ja echt gefährlich. Mit Tierquälern ist nicht zu spaßen. Allerdings nicht. Wenn ich da nur an meine Astrid denke. Und ihr seid euch sicher, dass nicht doch der Opa mit seinem Gewehr dahinter steckt? Habt ihr den gesamten Tatort abgesucht? Schmauchspuren ohne Schmuh sind auch Spuren, Mädels. Gonzo, der ist so herzkrank, dass sein Arzt Dr. Steinchen oder so ihn immer zu Hause besuchen muss. Das Einzige, was der Opa noch auf die Kette kriegt, ist am Fenster zu sitzen und mit seiner Flinte auf Leute zu zielen. Steinchen? Meinst du vielleicht Stehntjes? Ja, genau. Und wenn du uns nicht glaubst, geh doch hin und guck selber. Das wird nicht nötig sein. Warum? Weil ich euren Fall soeben gelöst habe, ihr Burleys. Ja, du, der Fuzzi. Du hast jetzt gerade, hier von der Pommesbude aus, den Fall der Mädels gelöst. Geht doch gar nicht. Natürlich geht das. Also ich glaub dem Jungen. Sprich weiter. Die Moviepark-Dachse wurden vergiftet. Mit einem Schlankheitsmittel. Einem Schlankheitsmittel namens Gibuline Forte. So weit waren wir auch schon. Wir waren gestern beim Arzt, bei Herrn Dr. Stientjes in Holsterhausen. Natürlich hatte Dumbo wieder nichts anderes als Essen im Kopf. Deswegen hat er den Arzt gefragt, ob das da oben Bonbons in seinem Regal sind. Was, bin ich jetzt schuld, dass die Dachse tot sind oder was? Die sind nicht tot. Natürlich nicht, Dumbo. Du hast sogar erheblich dazu beigetragen, dass ich den Fall lösen konnte. Denn das waren keine Bonbons. Das war das Schlankheitsmittel Gibulein Forte. Deswegen heißt der Täter Herr Dr. Stetjes. Ja, Bums, du hast unseren Fall gelöst, Fuzzi. Es gibt wahrscheinlich tausende Ärzte, bei denen dieses Medikament im Regal liegt. Aber nur der Stetjes kann die Dachse gekillt haben. Die wurden nicht gekillt. Nee, Fuzzi. Nur weil dieser Arzt in der Nähe der Dachse war? Nee. Auch. Denn was hat Herr Dr. Stientjes gesagt, als Dumbo nach den Bonbons gefragt hat? Wo sollen wir das denn wissen? Ach, klar. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Also, ich habe keinen Schimmer. Doch, er sagte... Das ist Gibulein Forte. Oh, was? Schlankheitsmittel. Meine neueste Erfindung. Nimm dir welche mit. Was ihr euch alles merkt. Jetzt bin ich baff. Unglaublich. Der Junge ist ein Genie. Also kann es nur dieser Stientjes gewesen sein, weil er als einziger im Besitz der Tabletten ist. Ist schließlich seine Erfindung. Er wird sie an den Dachsen getestet haben. Ein Tierversuch. Bei Dumbo hat er es auch versucht. Dumbo ist schließlich... fett. Und stolz drauf. Ja. Stientjes muss allerdings zu viel von dem Medikament verfüttert haben. Die Dachse hat es schließlich voll umgehauen. Aber wie hat er sie dazu gebracht, das Zeug zu essen? Vielleicht mit einem Köder? Leberwurst oder so. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Die fressen ja eh alles. Beim letzten Hausbesuch bei Opa Knarzkütter muss er sich aufs Gelände geschlichen und die Dachse mit Gibulein Forte gefüttert haben. Ja, von den Dachsen hat er sicherlich gewusst, so oft wie der Knarzkütter sich über die beschwert hat. Ich würde sagen, keine Zeit verlieren, Leute. Genau, schnapp diesen Mistkerl. Aber wir haben doch noch gar nichts gegessen. Oh, Dumbo. Dann sagt mal euren Plan, Jungs. Hab keinen. Der Plan ist folgender. Wir fahren gleich zur Praxis. Dort hat Kurt einen teuren Sondertermin bei Frau Dr. Sonderling. Gerade ausgemacht. Wir hören das Gespräch mit und ertappen die Ärztin auf frischer Tat. Die hat sie nämlich auch nicht alle, müsst ihr wissen, Burleys. Zeitgleich habt ihr Burleys und Kommissarin Grieche van Spack bei Herrn Dr. Stientjes einen Termin, den uns unsere Komplizinnen verschafft haben. Wer sind denn eure Komplizinnen? Jutta und Elke, die Sprechstunden helfen. Mit denen haben wir gerade telefoniert. Die beiden geben uns auch Deckung, wenn wir die mantische Sitzung belauschen. Wollten unbedingt mithelfen. Und dann? Ja, dann kommt Grietje van Spack und nimmt die Sonderling fest. Nachdem sie Herrn Dr. Stientjes bereits im Behandlungszimmer die Handschellen angelegt hat. Ja, was soll ich sagen? Sehr guter Plan. Herr an der Klatsche, Sie haben wohl einen Termin hier, richtig? Korrekt, Frau Krüskemper. Ich habe einen stinknormalen Termin bei Frau Dr. Sonderling und möchte nun auf dem schnellsten Wege zu ihr. Ja, haben Sie denn mal kurz Ihre Versichertenkarte für mich? Tag, Jungs, versteckt euch eben in der Kaffeeküche. Ja, dann nehmen Sie noch eben im Wartezimmer Platz, ne? Ja, danke, Frau Fenzel. Ich gehe da mal. Während Kurt im Wartezimmer Platz nimmt und die Pommes-Soko sich in der kleinen Kaffeeküche versteckt, kommen 6 weitere Personen in die Praxis. Die Burleys und Grietje van Spack. Goedemiddag, ich habe einen Termin bei Herrn Dr. Stientjes. Ach ja, Frau van Spack, ne? Sie kommen mit Ihren Fünflingen? Ja, ganz genau. Betsy, Brittany, Beverly, Betsy und Biggie van Spack. Nur zur Kontrolle. Nur zur Kontrolle, okay. Privat versichert. Hm. Dann direkt durchgehen zum Doktor, ne? Herr an der Klatsche, bitte in Behandlungszimmer 2 zu Frau Dr. Sonderling. Kurt hastet ins Behandlungszimmer. Die Jungs belauschen das Gespräch an der geschlossenen Tür, während Elke und Jutta gespannt um die Ecke blicken. Nun, Herr an der Klatsche. Frau Dr. Sonderling. Herr an der Klatsche. Frau Dr. Sonderling. Hören Sie auf. In Ordnung. Kommen wir zunächst zur Bezahlung. Ja, warten Sie. Bitte sehr. Möchten Sie dass wir uns heute wieder Ihrer beruflichen Zukunft widmen. Beim letzten Mal hatten wir darüber gesprochen, wie lange Sie wohl noch in adäquater körperlicher Verfassung sein werden, um als Sekretkünstler zu arbeiten. Ja, richtig. Ihre trockenen Nasenschleim heute. Ja, heute würde ich gerne wissen, wann ein Bild von mir mal wieder so richtig einschlägt, als das so richtig viel Geld bringt. Mal wieder? Fragen wir doch die Kugel. Ja, bitte. Jetzt, rein da! Auf frischer Tat! Die Tür ist zu. Was? Zu ist die Tür. Wer ist da? Meine Sprechstundenhilfen haben Anweisung, mich nicht zu stören. Wem haben Sie von unserem Treffen erzählt? Ich. Hey, Jungs! Sie flüchtet durchs Fenster! Dann schließ doch mal die Tür auf. Sie hat den Schlüssel! Dann renn hinterher! Ich kann nicht durchs Fenster! Mein steifes Knie! Was ist los? Was ist passiert? Elke und Jutta, die Sonderling flüchtet. Durchs Fenster ist sie raus. Komm, Elke, keine Zeit verlieren. Hinterher! Die beiden Sprechstundenhilfen verfolgen Frau Dr. Sonderling, die gerade keuchend zu ihrem Wagen rennt. Noch bevor die Ärztin ihr Auto aufschließen kann, hat Elke sie mit ihren langen Fingernägeln zu fassen gekriegt. Die Jungs beobachten das Spektakel vom Eingang aus. Das haben sie davon. Mein Gesundheitslatschen in ihrem Gesicht. Verflucht seid ihr! Sie haben sie zur Strecke gebracht. Und ich habe alles auf Band. Auch den Schrei. Jetzt fehlt nur noch Gretje. Bin schon da! Wir auch. Wart ihr erfolgreich? Elke hat sich auf die Ärztin geschmissen. Und wo ist sie jetzt? Liegt auf der Straße. Dann will ich mal. Können Sie mitnehmen. Wie lieb. Aber wo ist denn jetzt Herr Dr. Stentjes? Wollten Sie den nicht verhaften? Das ist nicht notwendig. Wieso? Wir haben ihm ein Schlankheitsmittel verschrieben, den gesamten Vorrat zur direkten Einnahme. Gibolein Forte hieß das, oder so. Ihr habt was? Seid ihr bescheuert? Wo ist er? Liegt auf dem Boden. Könnt ihr mitnehmen. Nachdem Gretje van Spack mit der zerdötschten Frau Dr. Sonderling und dem sabbernden Dr. Stentjes aufs Präsidium gefahren ist, treffen sich Burleys, Pommes-Soko, Jutta und Elke im Eingangsbereich der Praxis. Endlich sind wir die beiden los, war Elke? Kannst du laut sagen. Das waren vielleicht zwei Arschlöcher. Es hören Kinder zu. Entschuldigung, das waren vielleicht zwei Kackvögel. Kannst du laut sagen. Da hat sich das Workout im Enjoy doch gelohnt, ne? Ja. Aber sind sie jetzt nicht arbeitslos? Ja, schon, ne? Aber du musst es mal so sehen. Lieber ehrlich arbeitslos, als rumsitzen mit zwei Vollidioten. Ja, Moment. Also ich habe da eine Idee für sie beide. Ich melde mich morgen bei Ihnen. Mach du mal. Griechische Kartoffelsalat? Jo, den besten Kartoffelsalat der Welt. Nix Heike, nix Mayo. Hab mir schon gedacht, dass es was zu feiern gibt. Hab ich mich natürlich schnell mal in die Küche gestellt. Geht ja ratzfatz mit dem Thermomix. Ich selbst würde den Salat ja nie essen wegen der ganzen Kalorien. Ich auch nicht. Sonst sehe ich nachher noch aus wie Heike. Könnte ich wohl? Ja sicher, komm her, Junge. Zur Feier des Tages, ne? Was ist das? Ich bin das! Ich bin immer noch eingeschlossen! Das ist Kurt. Der ist immer noch eingesperrt. Armer Kerl. Hallo! Opfer. Geil, Mädels. Wirklich geil, wie ihr das rausgekriegt habt. Hammer. Den Dachsen geht's auch wieder besser. Meiner Pflege sei Dank. Schön. Das freut uns. Aber... wir müssen dir ein Geständnis machen. Wir wollen ehrlich mit dir sein. Was denn? Wir wollten eigentlich nur hier arbeiten, damit wir die Toyboys treffen können. Die Dachse waren uns zuerst egal. Aber dann hat sich rausgestellt, dass die Toyboys total blöde Typen sind. Und dann hatten wir die Dachse plötzlich viel lieber. Ihr seid mir welche, ganz im Ernst. Denkt ihr nicht, ich hab das nicht schon längst durchschaut? Weil ihr aber trotzdem so fleißig wart, habe ich euch auch früher gehen lassen. Ihr habt euch überwunden. Wegen der Jungs. Die haben euch schon genug enttäuscht. Außerdem habt ihr die Dachse gerettet und den Täter mit seinen Waffen geschlagen. Da kann ich euch doch nicht wirklich böse sein. Da sind wir beruhigt. Und jetzt geht ihr trotzdem zu diesem Konzert, obwohl ihr die Toyboys gar nicht mehr mögt? Wer ist denn eigentlich dieser Typ da bei euren Jungs? Das ist Kurt. Größter Toyboys-Fan aller Zeiten. Und warum zappelt er so? Er ist aufgeregt. Wir haben ihm ein Meet und Greet versprochen. Die Mädchen zeigen Kurt hinter den Kulissen den Tourbus der Toyboys. Schreiend rennt er auf die genervten Bandmitglieder zu, die sich gerade auf dem Weg zum Konzert machen wollen. Die Toyboys! Die Geil ist das denn? Tutsi, Fatso, Schotti, Harry und Poncho, seid ihr es wirklich? Oh, können wir Fotos machen? Oh, würdet ihr hier auf meinem hey, Arm... Hey, lassen Sie die Jungs in Ruhe, Sie verrückter Kerl. Security, Security, euch Slipper aus, Kinder. Ich kann so nicht arbeiten. Und da sind ja auch wieder diese hässlichen Mädchen. Wer zum Teufel lässt die immer aufs Gelände? Also... Joe, lass nur. Die kriegen jetzt alle ihre Fotos und Autogramme und dann haben wir unsere Ruhe, ja? Dann sucht euch doch einen anderen Manager. Ohne mich seid ihr nichts. Der glückselige Kurt schießt Selfies mit allen Bandmitgliedern. Danach zeigt Imke ihm, der Pommes-Soko und den Burleys einen Schleichweg direkt vor die Konzertbühne. Würstchen, heiße Würstchen. Es geht los. Es geht los. Bleib ruhig, Kurt. Oh mein Gott. Das sind sie. Die Träumers. I don't know. I said, let me show you something pure, something secure. But you always say, I'm not sure. I say, don't be afraid. It's already paid. You say that's a lie. I say I can't deny. Please don't cry. Please reply. I know I'm a wood to the room. Just come with me. Come with me. Nach dem Konzert sind die Jungs und Mädels bei Gerd eingekehrt. Sie haben Imke, Kurt und sogar Schorschi mitgebracht. Hey, Gerdi, altes Würstchen. Alles fit in der Fritteuse? Schorschi, schön, dass du mal vorbeikommst. Ist ewig her, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben. Jo. Mando. Ich damals und du. Jo. Mit der Frisur. Mando. Ja, Mann. War das ein Konzert, was, Mädels? Ja, das Konzert war gut. Nur die Typen... Na, schwamm drüber. Imke, ich muss dich mal was fragen. Klar. Du hast die Dachse ja jetzt fast wieder gesund gepflegt. Und du machst ja auch sonst einen super Job. Ja, und deine Frage? Und die Praxis von Dr. Stehnches und Frau Sonderling macht jetzt dicht. Willst du nicht dort einziehen mit deiner Kanzlei? Du bist doch schon bald fertig mit dem Studium. Ja, gute Idee, Beverly. Imke, Anwältin der Tiere. Ja, also du kannst deine Frechdachse ja immer wieder besuchen. Als Tieranwältin für den Moviepark. Und Jutta und Elke, die Sprechstundenhilfen, stehen zu deiner Verfügung. Die können sicherlich auch Termine für eine Anwältin planen. Das klingt doch Hammer, das Dachsfried, Imke meine ich. Deine eigene Kanzlei. Ja, für mich klingt das jetzt auch nach einer klasse Sache. Für dich ist im Moment eh alles klasse, Kurt. Jetzt sag schon, Imke. Das scheint ja jetzt die Gelegenheit zu sein. Wie Schicksal? Ach, glauben Sie ans Schicksal? Also, was sagst du? Ich denke, ja. Yeah. Darauf gebe ich eine Runde aus. Wer will? Stopp! Was ist, Otti? Was ist denn jetzt mit den Punkten auf meinem Arm? Zeig doch noch mal her. Leg den Arm auf den Tresen, komm. Da. Ja, hör mal, ganz klar, eindeutiger Fall von OGGCF. Was? Original Gerd Gibbel Currysoße Flecken. Stimmt. Dumbo. Immer am Start, kommt sie mal nicht weiter, weiß Gerd Gimmerer. say you need holidays. I ask you where to go. You say I don't know. I say let me show you something pure, something secure. But you only say I'm not sure. I say don't be afraid, it's already paid. You say that's a lie. I say I can't deny. Please don't cry, please reply. I know I'm a boor to the rule. Just come with me, come with me to the rule. Just come with me, come with me to the rule. Just come with me, come with me to the rule. Just come with me, come with me. It's a word for if not, it's the word of the heart. People there come straight to the point, everybody is your friend. It's a word full of coal, it's the coal on the hole. People there will wait for the goal, they were born with a blue-white soul. Baby, join me, baby, join me, and to the roar. Just come with me, come with me. Just come with me, come with me to the roar. Just come with me, come with me to the roar. Just come.